Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 985 an Schiller. Wenn es Ihnen nicht zuwider ist, ein paar Worte zu schreiben, so sagen Sie mir doch, wie es Ihnen geht, wovon ich, so sehr es mich interessiert, nichts Eigentliches erfahren kann. Mit mir ist es wieder zur Stille, Ruh und Empfänglichkeit gelangt. Hervorbringen aber kann ich noch nichts, welches mich einigermaßen inkommodiert, weil ich das winkelmannische Wesen gern beiseite hätte. Wie sehr wünschte ich, Sie bald wieder zu sehen, das Beste hoffend, den 22. Februar 1805. G.